Kultur im Bundesgrundeinkommen, wie angekündigt, auf Lora 92.4 im Internet und auf DAB+. Jetzt für eine Stunde Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Besser? Gut, unser Thema heute Abend, unsere Arbeitswelt. Wir stehen hier und arbeiten, genau. Und dazu, zu diesem Stehen der Arbeit, begrüße ich den Jürgen Kreiner. Und den Jochen Balzer. Und die Sabine Heißner. Oh, cool. Und wir haben eine wunderschöne Glasscheibe und dahinter begrüße ich den Felix Jakowitz in der Technik. Vielen Dank. So, jetzt fange ich mal an, nachdem das hier alles ein bisschen unklar gewesen ist. Was prägt unser Verhältnis zum Arbeiten? Was hat darauf Einfluss? Gesellschaftlich hat sich die Arbeitswelt verändert und ein Ende des Wandels ist außer Sicht. Was bedeuten die Veränderungen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Wie können wir dem begegnen und den Wandel zu einer Chance wenden? Unser heutiges Denken auf den Kopf stellen und die erstarrten Vorstellungen aufzulösen, ist vielleicht der Prozess, der den Weg durch das Nadelöhr ermöglicht, hinter dem sich eine blühende Zukunft für die Menschheit eröffnen mag. Wir werden das jetzt heute Abend durchdiskutieren mit folgenden Themen. Was prägt unser Verhältnis zum Arbeiten? Wir erzählen aus unseren eigenen Erfahrungen. Wie können wir gemeinschaftlich den Umgang mit den Tendenzen gestalten? Durch das Nadelöhr zur Zukunft, das Denken auf den Kopf stellen. Danach hören Sie dann wieder Hinweise, Tipps und Termine von uns. Und damit Sie sich ein bisschen erholen können, unsere Musik in Kamera mit dem Titel Nothing's Over. Now here it comes, I don't wanna see it, don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down. Then I'm gonna be back. Nothing's over, less we say. No need to come back if I stay. Nothing's broken or faded away, but nothing's easy. I hope everything's alright. Yeah, I know everybody fights. I think everything's alright. Yeah, I know everything's alright. Will you and I know what it's like when love doesn't want to stay? And you and I know what it's like when there were better days. You said to me, don't worry, but you worry all the time. Just take a minute, baby, think before you blur the line. You said you're going, said you're gonna be back. Yes, you said you're gonna. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendungen kommen ja nicht einfach aus dem Himmel heraus, sondern sie kommen irgendwo aus einem Impuls heraus und aus einem Ereignis, aus einer Erfahrung, aus einem Erlebnis. Und die Sendung basiert diesmal auf Erfahrungen, auf einem Impuls, der aus Jochen oder von Jochen hereingebracht worden ist. Und deswegen würde ich gerne dich, Jochen, bitten, vielleicht einfach ein wenig zu erläutern, was passiert ist und was das in dir ausgelöst hast. Ja, also ich fand mich in einer Lebenssituation, in gewissem Maß bin ich da immer noch drin, wo ich so merkte, auf den verschiedenen Feldern, mit denen ich da zu tun habe, stoße ich auf das Phänomen, dass die Menschen, mit denen ich da zusammen bin, nicht mitmachen. Also man könnte sagen, also Beispiel, mein Vater, der ist schon hochbetagt und kann jetzt vieles gar nicht mehr alleine machen. Ich habe noch 3 Schwestern, aber wenn es jetzt darum ging, für ihn durch seine Angelegenheiten durchzutragen, überhaupt die Grundlagen zu schaffen, dass er weiter gut leben kann, das blieb weitgehend an mir hängen. Klar, meine Schwestern wohnen woanders, an anderen Städten, ist ein wichtiger Punkt und es gibt alle möglichen wichtigen Punkte. Aber das war mal so eine Sache. Und dann gibt es so Arbeitskreise, die ich schon seit Jahren da mit, wo ich dabei bin, wo gerne Leute hinkommen und wo es auch wir schon sehr schöne Erfahrungen zusammen gemacht haben. Aber wer schreibt die Einladungen? Immer ich. Ja. Und wenn ich dann mal sage, meine Güte, jetzt kann ich nicht mal jemand anders das machen. Es klappt meist Ach, nicht. Ach Jochen, du kannst es immer so gut. Machst es alles so gut. Das kann ich mir vorstellen, dass dir dann auch solche Antworten dann auch begegnen. Ja, sicher. Wir können das gar nicht. Du hast es schon so oft gemacht. Du hast Erfahrung damit. Ja. Und du hast das Gefühl, das sind manchmal Ausreden? Naja. Also da fing halt das Nachdenken an. Ne? Also, und dieses Nachdenken brachte uns dann zu diesem Sendungsthema. Also, weil das eine Zeit lang ging ja alles so und es machte mir auch Spaß, weil für mich, also mir macht etwas zu tun, macht mir eigentlich sehr oft Freude. Ne? Und dann fragte ich mich, ja, was ist los? Ja, und dachte mir auch, war das früher auch mal so ein bisschen anders. Also da kommen wir vielleicht im Laufe unserer Sendung noch drauf, ob sich da vielleicht auch in den letzten Zeiten was verändert hat. Und das andere will ich jetzt vielleicht mal auch so beschreiben, also jetzt mal als kühne These und sagen, also Arbeiten ist Selbstverwirklichung. Ich will was ändern in der Welt, ich will was erreichen, etwas soll so oder so werden und ich setze mich dafür ein, finde ich völlig normal, ne? Und auch irgendwo beitragen dann auch insgesamt zu unserer Gesellschaft. Ja. Also durch das, was bewirken wollen. Ja, ja. Mhm. Und insofern, also das, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Also in diesem Alter, wo ich jetzt bin, da kann ich viel schaffen und tue es eigentlich gern. Nur wenn ich dann an den Punkt komme, dass es eben wirklich zu viel wird, weil die Sache einfach zu einseitig wird, dann komme ich ins Wanken. Und dieses ins Wanken kommen, das ist so schmerzlich. Ja, weil man, klar. Und man fühlt sich dann, wenn man schon viel Arbeit als Magnet für noch mehr Arbeit. Also wie wenn Arbeit eine Gravitationskraft in sich hätte. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ein ganz schmerzlicher Punkt einfach, dass man Ziele hat, die man eigentlich mit den anderen ja teilt. Ja. Und wo man dann aber merkt, ich kann nicht mehr. Und dann fällt halt was weg, dann geht was nicht mehr weiter. Und das ist halt auch sehr schmerzlich. Ja. Ich glaube, es kommt darauf an, was du abgeben möchtest. Wenn du in einer Gemeinschaft arbeitest, dann darf es für mich ruhig auf alle Schultern nach Möglichkeit verhältnismäßig gleichmäßig verteilt sein. Und wenn du so davon sagst, ja, ich habe dann immer dieses und jenes geschrieben oder ja, meistens ist es so Schreibarbeit, die einem dann irgendwann mal kräftig auf den Keks geht. Dann ist es auch die innere Einstellung dazu zu sagen, so, das mache ich jetzt nicht mehr. Sodass der andere, der mir gegenübersteht, auch aufnehmen kann, okay, dem reicht's jetzt und das übernehme ich jetzt mal. Oder man teilt sich solche Arbeit zum Beispiel. Das ist ja auch schon eine Veränderung dort, wenn wir dieses Thema haben, unsere Arbeitswelt, dann verändert sich schon was. Also immer nur alles nur auf mich projizieren und alles nur so an mich ziehen, das bringt eine Ermüdung. Das andere ist, dass ich das gemeinschaftlich in die Welt bringe. Und ich finde, auch da müssen wir teilen. Also mir kommt einfach dann dabei in Gedanken, dass man wahrscheinlich nicht schafft zu sagen, ich mach's diesmal nicht, mach's jemand anderes. Dieser Schritt scheint nicht zu funktionieren. Mir kommt aber ein anderer Schritt durchaus in den Sinn, der einen erstmal nicht entlastet, aber der vielleicht einen Weg dahin führt, dass man sagt, okay, ich mach's diesmal, aber ich werde es definitiv nicht allein machen. Da muss jemand mit dabei sein diesmal. Dass man hier andere Menschen auch befähigen kann, das zu tun. Ich glaube, das ist das, also ich kenne dieses Problem durchaus von mir selbst auch, aber das kommt mir dabei auch in Sinn. Ja, wobei ich ja jetzt heute nicht so unbedingt jetzt eine Beratungsstunde erleben wollte, wie ich diese Themen löse, weil da habe ich natürlich schon, also erstens tut sich ja doch was, also ich mach's ja, ich bringe es zur Sprache und andere machen es doch und dann wird es auch ein bisschen anders und so. Also das will ich jetzt mal ein bisschen einklammern, also weil da bin ich durchaus auch in dem Prozess. Aber der Punkt war ja für mich dann der, dann mir zu fragen, also wie stehen wir eigentlich zu unserem Tun, ja? Ja. Und da auch zu merken, also dass es da sehr unterschiedliche Weisen gibt, wie man zu dem stehen kann, was man tut, die auch großen, also weitreichende Folgen haben auf die Qualität dessen, was dann passiert. Ne? Also wir waren ja in der Vorbereitung, kamen wir mal auf das Thema Workflow, ja? Ja. Als so das positive Beispiel, wo man wirklich, da war auch das Stichwort Liebe zur Sache, also wo man so dabei ist, dass man was schaffen will oder erreichen will, das dann auch ein Stück weit, das hat so ein bisschen was Magisches, finde ich. Also da kommt einem dann auch öfter mal aus der Umgebung was entgegen. Man findet Hilfe, vielleicht kann man sogar andere begeistern im günstigen Fall. Ja. Und also es geht wirklich was voran. Ja, also dass man einfach so sich einbringt, dass man andere mitnehmen kann, dass man auch in Verbindung mit den anderen ist in dem Augenblick und auch deren Situation, wo stehen sie und wie müssen sie abgeholt werden, hineinnehmen. Und deswegen, ja, es war auch nicht vorher die Anmerkung gemeint als eine Verbesserung dessen, was du tun sollst, sondern eine Reflexion, wie tun wir es, weil es aus diesem ich mache es und alles ist gut, auch aus diesem Einzelkämpfertum vielleicht für mein Empfinden herausgehen sollte, weil wir die Dinge füreinander tun. Und das heißt eigentlich auch, dass ich den anderen mit hinein einbeziehen soll. Und dann ist nämlich nicht so nur dieses, ich tue das, was ich will, und was, sondern es hat auch einen Bezug zu dem, zum Gesamten, zum Gemeinschaftlichen. Und das hat für mich sehr viel mit diesem, ja, ich kann, ich will. Und dann gibt es diese andere Dimension, ich soll. Und dieses ich soll ist ja letztendlich der Auftrag von außen. Also nicht nur, es geht nicht um die Verwirklichung von nur mir, sondern es geht auch um diesen Beitrag und das Einbeziehen des Feldes der anderen Menschen. Denn sonst ist es letztendlich ein, ja, ich würde es Ego-Trip nennen. Und das haben wir jetzt hier nicht mit dem im Blick von ich tue gerne oder sowas, sondern es ist für und mit dabei. Ja, ja. Jetzt war ja der Punkt, dass ich mir dann überlegt habe und wir uns dann auch überlegt haben, wie das ja, also was eigentlich die normalen Arbeitsverhältnisse oder die am weitest verbreiteten Arbeitsverhältnisse in unserem Land, was die eigentlich im Hinblick auf die Initiativkraft der Menschen für Folgen haben. Ne? Also vielleicht spreche ich das schon hier an, also bevor wir dann Musik hören, dass mir halt schon auffiel, wenn ich jetzt eben so nachdachte, was ist da los, dass, also ein Thema, was ja bei der Linken als das Thema des Eigentums an Produktionsmitteln oder des Eigentums an Kapital. Und da ist ja eigentlich das Thema des Kapitals eng verbunden mit der Frage, was kann ich damit machen? Habe ich eine Idee, was ich damit machen kann? Mhm. Und sodass man sagen kann, gut, es gibt eben Menschen, die in diesem Land über Vermögen verfügen, Kapital, wie man es nennen will, Produktivkapital verfügen und die dann auch die Möglichkeit haben, Ziele auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen, nach denen sie dann andere arbeiten lassen. Mhm. Und ja, da ist halt in unserer Arbeitswelt immer noch eine ausgeprägte Trennung. Die einen fassen diese Ziele, andere helfen ihnen dabei und wieder andere in dem Normalfall der abhängigen Beschäftigung führen, also verbringen den größten Teil ihres wachen Lebens damit, Dinge zu tun, die andere konzipiert haben und nach dem Willen anderer. Und was das eigentlich macht für die Frage, ob man selber eine Entschlusskraft entwickeln kann. Jetzt hören wir Alyssa Riley heißt sie, Entschuldigung, mit Runaway. Lauf mal weg. Ja, also ich greife nochmal das auf, was ich vor der Pause angefangen hatte. Wir haben das ja dann hilfsweise mal in unserer Vorbereitung das Syndrom der abhängigen Beschäftigung genannt. Es ist halt bei mir so die Frage, ich habe in meinem Leben eine Zeit erlebt, wo ich sehr frei leben konnte, Stichwort Sponti-Szene, also wo ich ziemlich herausgestiegen war, ja. Und ich habe so einen Eindruck, ich habe so viel Schönes in dieser Zeit erlebt. Das ist wie ein Schatz in mir, sodass ich in manchem auch viel Opfer in diesen Zeiten bringen kann. Weil manches brauche ich einfach gar nicht mehr erleben. Das war irgendwo genug an Schönheit, an menschlichem Reichtum. Und damit bringe ich irgendwie diese Möglichkeit in Zusammenhang, sich für etwas zu entscheiden und dann auch dafür einzusetzen. Also auch bis an den Rand, ja. Also, und das vermisse ich ein bisschen bei meinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die ja, also wenn ich diese Sachen mache, dann wollen die das ja, dass ich das mache. Also das sind gemeinsame Ziele, aber irgendwie können sie sich nicht in Bewegung setzen oder nur wenig dafür in Bewegung setzen. Und da habe ich eben so einen Eindruck, da war eben so die These oder die Frage, hat das was damit zu tun, dass eben viele Menschen so eingefügt ihren Weg gehen im Leben, in diese Verhältnisse der abhängigen Beschäftigung, wo sie eigentlich ständig gewöhnt sind, etwas zu tun nach dem Willen anderer, dass sie in dem Sinn gar nicht solche Ziele fassen. Ja? Also weil da natürlich auch so eine Verschiebung stattfindet, dass man dann, also das, was man dann eigentlich als das eigene erlebt, das ist dann ja eher das Private. Ja? Also der Urlaub oder was man sonst im Leben so hat, während das, was man eben... Also da entstehen so Dissoziationen, würde ich sagen, mehr und weniger. Das ist natürlich auch wieder ganz unterschiedlich bei den verschiedenen Leuten. Ja, ich denke, wir schaffen uns diese Dissoziationen selbst. Und zwar in dem, dass wir, naja, vielleicht ist es aber auch zu noch nicht richtig formuliert oder das Ganze noch richtig erfasst. Aber was ich merke oder was ich gespürt habe, ist, dass dahinter ein Verlust von Verbundenheit mit dem Anliegen, mit dem Thema ist. Du hast gesagt, deine Sponti-Zeit. Das heißt, du warst verbunden mit dem Geist dieser Bewegung. Und was ich wahrnehme, ist, dass die Menschen zwar nach irgendetwas sich sehnen, dass sie irgendwas wollen, dass sie Veränderung haben wollen, aber sie sind nicht wirklich mit der Thematik, mit der Aufgabe in Verbundenheit. Denn ich erlebe es jetzt sehr stark in einem Projekt, in dem ich derzeit bin. Also ich habe eine andere Arbeitssituation jetzt als du, Jochen. Du bist in einer unselbstständigen Tätigkeit als Angestellter ich bin selbstständig, aber trotzdem in ein Projekt eingebunden. Das heißt, ich habe einen Auftraggeber. Aber der ist so unklar. Warum? Weil diese Menschen auch so unverbunden sind. Mhm. Was ich aber merke ist, ich bin dem Thema, der Aufgabe verbunden gegenüber. Und aus dieser Kraft heraus schöpfe ich. Und ich merke auch die Anweisungen, die ich bekomme oder die Richtungen, die mir so gezeigt werden, sind in dem Fall konkret auch von Leuten, die sich gerne auch noch wirklich gern fernhalten aus strategischen eigenen Gründen. Und ich tue einfach die Dinge, wo ich spüre, dass sie zu tun sind. Und dieses Spüren kann ich nur dann praktizieren, wenn ich in Verbundenheit bin. Und dann brauche ich jemand anderem rüberschieben, weil ich ja gar nicht so genau weiß, ist er auch so verbunden, tickt er so. Ich kann versuchen, ihn einzubeziehen, so wie ich es gerade vorher beschrieben habe, es eben dann noch nicht versuchen, unbedingt alles selber zu machen oder alleine zu machen, sondern es mit anderen zu machen. Aber es entsteht eine ganz andere Gestaltungskraft. Ich gestalte aus einer Verbundenheit zur Aufgabe gegenüber. Dann ist nicht die Frage, was ist gut zu getan zu haben, sondern die Frage, was ist genau der nächste richtige Schritt? Und dann kommt es nicht, dann spürst du das einfach. Ich habe dann noch ein Erleben aus meiner abhängigen Tätigkeit. Ich hatte diese Freiheit, die der Jochen gerade so erklärt hat. Ich habe das Verbundene gehabt in einer mehr oder weniger großen Gruppe und ich habe dort zwei Erlebnisse sehr mitgenommen in mein Leben. Das eine war wirklich die Freiheit und die Schönheit und die Kreativität und die Freude. Jeder hat sich eingebracht. Das war in der anderen Branche dann wohl schon auch so, die ich dann noch durchlebt habe. Aber das war immer zugespitzt auf eine einzige Persönlichkeit oder auf eine Gruppe. Mhm. Also wir als Gruppe haben nur für diese Gruppe gearbeitet. Da habe ich verloren. Da habe ich mich eigentlich gar nicht wohlgefühlt. Ja. Also wir haben natürlich grundsätzlich eine Veränderung der Lebenssituationen durch die Technologisierung, weil natürlich auch die Technologisierung eine Entkoppelung von den Menschen ist, sodass sie gar nicht mehr verbunden sein müssen. Also die Technologisierung, die Automatisierung heißt letztendlich, du kannst hier abwesend sein mit deinem Geiste, aber du musst nur die Dinge tun und der Rest macht sowieso ein Automat, ein Roboter oder eine Maschine unterstützenderweise. Die werden auch bewusst deswegen ja auch eingesetzt, um die Individualität herauszunehmen aus dem ganzen Thema. Und diese Veränderungen finde ich auch einen interessanten Aspekt. Wir werden gar nicht alle Aspekte heute ansprechen können, die wir so gespürt haben. Ich würde aber gerne mal ein Zitat reinbringen, das insgesamt das darstellt. Ich würde vielleicht gerne noch das sagen, was du vorhin mit der Verbundenheit gesagt hast, ne? Und mit diesem Arbeiten in Verbundenheit mit der Aufgabe. Das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass wir doch Sozialismus erreichen werden. Weil es eben ein Arbeiten ist, was auf die Sache bezogen ist, nicht vorrangig aufs Geld bezogen, nicht vorrangig auf das Erfüllen von Weisungen. Ne? Und wir können sie aber nur dann erreichen, wenn wir auch in Verbundenheit gehen. Also das ist für mich so eine Wechselwirkung. Das natürlich. Und vielleicht ist daran auch der bisherige Versuch daran auch noch gescheitert, weil das noch nicht stattgefunden hat. Ja, das stimmt. In Brand 1 gab es einen Artikel und ein Interview, und zwar in der Ausgabe vom Mai letzten Jahres mit Berthold Vogel. Er ist geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstitutes und Professor für Soziologie an der Universität Kassel. Und er sagte, die Zunahme unvermeidlicher und unsicherer Beschäftigung ist eine Tatsache. Die Zahl der Leiharbeitskräfte ist deutlich gestiegen. Die Befristung von Beschäftigungsverhältnis ist weit verbreitet. Auch der Zuwachs an Werkverträgen und Minijobs ist nicht zu bestreiten. In der unteren und mittleren Mittelschicht macht sich der massive Anstieg der befristeten Beschäftigungsverhältnisse bemerkbar. Das Versprechen, irgendwo angekommen zu sein, sich auf den erreichten Status verlassen zu können, ist nicht mehr wirksam. Eine typische Familie aus der unteren Mittelschicht, er zum Beispiel Facharbeiter, sie kaufmännische Angestellte, hatte früher oft größere Sicherheiten und Möglichkeiten als heute. Der Wohlfahrtsstaat nimmt bestimmte Leistungen zurück und setzt stärker auf Eigenleistung, etwa in der Alters- und Gesundheitsversorgung. Selbst wenn das Bruttogehalt stabil bleibt, was in der Mittelschicht statistisch gesehen der Fall ist, schrumpft das verfügbare Einkommen. Noch wichtiger ist der schwer fassbare Faktor der Angst, die eigene Zukunft nicht im Griff zu haben. Wir brauchen ein bisschen Musik mit Conscious Waves und Motionless. Conscious Waves, Motionless. Stand still for a moment, look at the path ahead. Contemplate about the living, the memory of the dead. Sit quiet with no thoughts that are passing through. It's life moment to moment, realizing who is you. Quietness is the absence of sound. Laying in the sea, not possible to drown. I float effortlessly with the waves that come and go. In the direction of life to where I don't know. That's the beauty of the mystery. Seek happiness in the misery. But some things are impossible to a man who is not alive. Cause he's trapped in an animal who just wants to survive, to live 100 years, but he doesn't know why. But who knows? I sit quiet, body and mind connected, and all around me are all the things that I rejected. I sit alone in the stillness of my mind. I didn't lose anything, I have nothing to find. I sit quiet, body and mind connected, and all around me are all the things that I rejected. I sit alone in the stillness of my mind. I didn't lose anything, I've nothing to find. Jetzt hatten wir verschiedene Betrachtungen gehabt und zuletzt noch den Bernhard Vogel, der die Veränderung in der Arbeitswelt gebracht hat und wo er das Thema Verbundenheit, und vielleicht ist es irgendwie auch mal gut, das jetzt noch in Verbindung zu bringen, weil das steht ja zwar so getrennt voneinander hier in der Sendung im Raum, aber es hat ja irgendwas miteinander zu tun. Vielleicht kannst du dazu, magst du den ersten Schritt wagen, Jochen? Ja, wobei ich denke, dass es kennzeichnet vielleicht ganz gut die Situation, in der wir in der Gegenwart stehen. Also weil es zwei Tendenzen gibt, die ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Also was Bernhard Vogel anspricht, der ist ja, glaube ich, Professor in Bielefeld. In Kassel. In Kassel, okay. Und das ist ja eigentlich eine Verschärfung der gegenwärtigen Verhältnisse, insofern eben die Menschen durch die neoliberalen Umstrukturierungen der letzten Jahrzehnte noch stärker auf sich zurückgeworfen werden, als Einzelne sozusagen. Und ich denke, was für mich wichtig ist an seinen Aussagen, das kommt vielleicht auch noch in einem anderen Zitat zum Ausdruck, was wir vielleicht noch hören können, das ist eben, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Solidarität im Wirtschaftsleben, also ein wirtschaftlicher Boden, auf den man sich verlassen kann, und der Möglichkeit, Anteil zu nehmen an der Lebenssituation anderer. Ne? Und, sagen wir mal, übergeordnet denken zu können, also übergeordnete Ziele fassen zu können. Ne? Und ich denke, dass diese Tendenz, diese neoliberale Tendenz des Zurückwerfens auf die Vereinzelung letztlich nicht durchkommen wird, weil sie der Entwicklung der Menschen widerspricht. Also wenn wir uns überlegt haben, wie wir darauf reagieren können, auf diese Tendenz, dann sind wir ja auch stark darauf gestoßen, dass wir eigentlich dieses Denken, dass man Arbeitskraft verkaufen kann, überwinden müssen. Ja? Und vor allem kommt es mir in den Sinn, dass in der Entwicklung, dass es individuell immer mehr Unsicherheit gibt, Wandel, der letztendlich mein Boden auch ins Wanken bringen kann, der mir Angst bereitet, wie, oder Angst verursachen kann, wie das der Bernhard Vogel beschreibt, ja, dann bin ich doch eigentlich auf einer anderen Spur unterwegs. Dann bin ich nämlich mit der Frage unterwegs, und wie reagiere ich darauf? Wie kann ich meine Existenz darin bewahren? Wie kann ich sie sichern? Wie kann ich der Angst begegnen? Was kann ich dazu dagegen tun? Und es führt mich ganz klar weg von dem, von der Frage, ja, und was hätte ich eigentlich in meiner Aufgabe? Was könnte ich dort für einen Beitrag leisten? Aus meiner individuellen Fähigkeit heraus und aus dem Erkennen, weil ich verbunden bin mit dem Projekt. Das stört ja eigentlich die Verbundenheit mit der Sache. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass so abstruse, weltfremd erscheinende Ansätze, Lösungen in die Welt kommen, wo sich einige an den Kopf langen sagen, ja, wie haben die denn gedacht? Oder an was mit, haben die überhaupt gedacht? Ja, weil einfach gar nicht in der Sache gedacht wird, sondern eigentlich über etwas anderes nachgedacht wird, über die eigene Lebenssituation vielleicht. Und dann kommen falsche, dann sind die Motive anders. Und die Frage ist dann, habe ich überhaupt noch eigentlich eine Motivation, oder wie stark ist meine Motivation, dann dort wirklich aktiv zu werden, mich einzubringen? Für mich ist Verbundenheit ein wichtiges Stichwort. Ich denke, wenn ich meine Verbundenheit wahrnehme mit den anderen Menschen, finde ich auch wieder einen Boden, um mich gegen die Tendenzen der Aufspaltung zur Wehr zu setzen, oder der Atomisierung, möchte ich mal sagen, die halt in diesen neoliberalen Entwicklungen zum Ausdruck kommen, wie sie der Professor Vogel beschreibt. Ne? Und die Verbundenheit kann mich dann auch letztendlich zu einer Form von, ja, Liebe zurückführen. Zu das zu mögen, zu lieben, was man tut. Und auch aus dieser Quelle heraus zu agieren. Ja, und da sehe ich eben die Entscheidung in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Also weil ich denke, dass dieses Arbeiten aus der eigenen Initiative heraus, dass dem die Zukunft gehört, weil es effektiv ist. Und dass das aber auch bedeutet, dass eben die Zusammenarbeit von Menschen nicht mehr verstanden wird so, dass die einen an die anderen ihre Arbeitskraft verkaufen, sondern dass Menschen zusammen vereinbaren, was sie zusammen erreichen wollen, was sie tun wollen. Also dass das Arbeiten herausgelöst wird aus der Vorstellung eines pseudo-wahren Charakters und überführt wird in ein echtes zwischenmenschliches Vereinbarungsverhältnis. Mhm. Und wenn ich letztendlich in solchen unsicheren Zeiten bin und trotzdem irgendwo umso mehr aufgrund der Herausforderungen, die wir haben, eine Verbundenheit und eine, ja, Hingabe zu den Aufgaben benötige, dann ist die Frage, wie kann ich eigentlich die verlierende Sicherheit durch eine neue Form von Sicherheit dem entgegenwirken? Und klar, da kommt für mich einfach immer wieder das Grundeinkommen in den Blick, und das ist für mich auch der Grund, sich mit einem Grundeinkommen auseinanderzusetzen, weil es eine Sicherung ist, die eben den Raum bietet, Verbundenheit oder für eine Sache da zu sein, um dann auch Energien frei werden zu lassen, um der Sache sich wirklich anders widmen zu können, als wie wenn ich immer mit dem halben Kopf mit meiner Zukunftssorge verbunden bin. Und ich würde da gerne jetzt noch ein zweites Zitat reinbringen von Berthold Vogel, heißt er. Wenn mein Status gefährdet ist und ich vor allem versuchen muss, mich abzusichern, habe ich in der Regel weniger Wahlmöglichkeiten. Der Druck der Statusabsicherung verengt Handlungsspielräume. Wenn es vielen Menschen so geht, verändert sich das gesellschaftliche Klima. Die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Solidarität und Empathie für Menschen in Not schrumpfen. Aber diese Fähigkeiten sind Teil der Lebensqualität in Gesellschaften wie der unseren. Engagement, zum Beispiel für Menschen in Not, braucht Freiheit in der eigenen Lebensführung. Ich öffne mich eher für andere, wenn ich meiner eigenen Position sicher sein kann. Das Schrumpfen der eigenen Handlungsspielräume hat Konsequenzen für die Tragfähigkeit und Stabilität. Zivilgesellschaft braucht den Wohlfahrtsstaat, der bestimmte Infrastrukturen und Basisvoraussetzungen garantiert. Man merkt das in ländlichen Regionen, in denen die öffentliche Infrastruktur ausgedünnt wird. Mickey Blue spielt uns jetzt I Feel You. Tell me everything, how your darkest secrets, how your biggest dreams, how your biggest fears, insecurities, baby, bare your soul, girl, I'm listening, I'm not here to judge you, you can trust in me, I just wanna love you, why can't we just be, things don't have to be so complicated, why you keep resisting, baby, just embrace it. Find that middle ground, take you in my arms, keep you safe and sound. I'm not here to judge you, you can trust in me. I just wanna love you, why can't we just be? Things don't have to be so complicated. Why you keep resisting? Baby, just embrace it. Ich will vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang schlagen. Da war ja für mich die Frage, inwieweit eben sozusagen die Anatomie der bürgerlich-kapitalistisch geprägten Lebensverhältnisse in unserem Täckchen Leben dazu führt, also wo wir eben als abhängig Beschäftigte unsere Tage damit verbringen, die Ziele, mehr oder weniger die Ziele anderer zu verwirklichen. Und das inwieweit das zur Folge hat, dass es uns schwerfällt, eigene Willensentschlüsse zu fassen und durchzutragen, überhaupt, sagen wir mal, ein Gegenwartsbewusstsein zu erreichen. Also ein Stück weit habe ich so eine Eindruck, werde ich so als Arbeitnehmer, stehe ich so ein bisschen neben mir als notorische Grundhaltung, ne, weil ich, sag mal, eben über, also weil da Brüche sind, oder wie kann man sagen, Entfernungen in meinem Leben, mit denen ich ständig umgehen muss. Ja. Das ist natürlich auch eine Leistung, damit umzugehen, also in Arbeitssituationen das zu tun, was da jetzt gerade geboten ist, nach den dortigen Regeln, das, daraus vielleicht auch was zu machen, also da auch was reinzulegen, dass es eben schön wird. Also da ist man schon auch dabei und versucht, das eben so zu greifen, dass was Schönes draus wird. Und trotzdem merkt man, also da dieses Syndrom, was wir in unserer Gesellschaft haben, das hat was damit zu tun, dass wir alle als Zeitgenossinnen und Zeitgenossen so passiv sind. Und letzten Endes würde ich sogar sagen, dass solche Elefanten wie Herr Trump irgendeine wichtigere Position in der Welt erringen können, hat damit zu tun, dass wir alle so wenig fähig sind, unsere Ziele zu verfolgen. Wenn wir das besser könnten, hätten solche Leute gar keine Chance. Und vielleicht ist das sogar die wichtigere Dramatik unserer Zeit, als das, was solche Leute anstellen, in dem Vakuum, was wir ihnen ermöglichen. Weißt du, die Frauen werden manchmal gar nicht gehört. Die heben sehr oft den Finger und sie werden einfach niedergebügelt. Was ist das denn? Ja, das sind so Sachen, die hier jetzt gerade gar nicht so besprochen werden und auch noch gar nicht angeregt worden sind. Wenn ich die innere Haltung habe, etwas zu tun, für die Gemeinschaft zu tun, und ich hebe meinen Finger und die anderen wollen das gar nicht hören, weil ich vielleicht Frau bin, ich spreche das ganz bewusst jetzt an das Thema, dann komme ich an ganz große Grenzen. Ich muss auch als Frau viel mehr in meinen Augen leisten, da ich vielleicht eine Familie im Hintergrund habe, wo immer noch im heutigen Menschenbild die Frau das gefälligst zu erledigen hat, dann kann ich 100-mal in der Firma meinen Finger heben. Es darf nicht gehört werden. Das ist frustrierend. Und dann geht natürlich meine Kreativität, die ich natürlich sehr gerne einbringe, da muss ich schon Tiefluft holen, um die dann wieder auf meine 100%, die ich ganz gerne eingeben würde, dann auch zu motivieren. Herr Trump hört auch nicht zu. Das ja, stimmt. Dazu bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Und Männern geht es genauso. Denn letztendlich, wenn man im Arbeitsprozess tätig ist, dann ist irgendwann mal diese Aufgabe zu lernen und nachzuvollziehen, nicht zu sehr mit dem Herzblut hineinzugehen. Weil man einfach Verletzungen und Enttäuschungen erlebt, wenn man das, was man tun soll, nicht mit den Überzeugungen, nicht mit dem eigenen Gefühl, mit dem eigenen Wahrnehmen in Einklang zu bringen ist, dann hat man zu lernen, dass man einfach Distanz nimmt, dann wird der Job der Job. Das ist einfach nur Business. Beginnt man, Distanz zu nehmen, sich zu distanzieren, dann sich herauszunehmen. Da nimmt man sich heraus und das hat ganz gravierende Folgen dann für alle, für mehr Sphären des Lebens. Dann beginnt man sich im Arbeitsleben herauszuziehen, vielleicht im eigenen Familienleben, vielleicht in der eigenen Beziehung, in den eigenen Freundschaften. Vielleicht nicht vollständig, aber ein Quäntchen davon. Und das hat eine Auswirkung. Und plötzlich kommt dann so eine Distanzierung herein, wo man gar nicht mehr wahrnimmt, dass zwischen dem Inhalt und dem Verpackung ein Unterschied ist. Herr Trump mag das zu verkörpern, der Mensch, der sich selbst verwirklichen kann und das tun will und tut, was er will. Ja, aber in welchem Einklang, mit welchem Einklang ist er denn mit dem Universum? Und das kommt erst dann in Gegenwärtigkeit, wenn ich auch wiederum in Einklang mit mir, in Verbundenheit mit mir, meine Wahrnehmung in Verbundenheit komme. Und das ist das, was die Früchte, die jetzt kommen, sind die Saat, die wir über Jahrzehnte gesät haben. Dann dürfen wir auch die Samen ein bisschen verändern. Ja, ich meine, da sind ja dann so zwei Punkte. Ich denke auch, Sabine, dass du recht hast, dass wegen der weiterwirkenden patriarchalen Strukturen halt auch tatsächlich es für Frauen nochmal extra Themen gibt. Ja. Und insgesamt sehe ich so zwei Punkte. Ne? Also das eine ist eben aufmerksam zu werden im eigenen Leben. Was will ich? Ja. Also überhaupt mal dafür wieder aufmerksam zu werden. Was du jetzt beschrieben hast, Jürgen, das ist ja im Grunde dieses Management von Entfernungen, von dem ich vorher sprach. Dissoziation, ne? Also, dass man eben dann, also so eine riesen Bandbreite, was man alles so machen muss, was einem sehr fern ist oder näher ist und wo man aber allmählich unter Umständen dann auch Kontur verliert, ne? Also gar nicht mehr so recht weiß, wo man selber eigentlich steht. Aus dem Coaching heraus, es hat für mich der Begriff dissoziieren eine bestimmte Bedeutung. Das heißt letztendlich, dass ich einen Schritt aus mir heraus mache und nicht mehr ich selber mich verkörpere und wahrnehme, sondern dass ich mich selbst nur noch als Agierendes sehe, als ein quasi zum Objekt werde. Das heißt, ich nehme eigentlich einen Unterschied rein. Ich trenne zwischen meiner Person und die da handelt. Damit es auch gefühlsmäßig, das führt auch zu einer gefühlsmäßigen Distanz. Dann kann ich es auch ertragen. Ja, das Dumme ist, dass man ja nur auch bereit wird, Dinge zu tun, die man bei Sinnen dann lieber nicht getan hätte. Das ist wahr. Und das gibt es genügend Beispiele in der Geschichte oder auch im Aktuellen. Absolut. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass das Grundeinkommen uns dort, ich sag mal, kräftigt in unserem Tun. Und wir hatten ja den Titel Arbeitswelt. Das bezieht sich schon auf die Welt. Ja? Also wenn der Jochen den Herrn Trump hier anführt, dann hat das auch mit Welt zu tun. Denn die Menschen arbeiten überall. Und wir haben auch in der Vorbesprechung, glaube ich, habe ich gesagt, mich würde es ja wirklich mal interessieren, wie Südamerikaner arbeiten, wie die das sehen. Ja? Das haben wir jetzt gar nicht besprechen können, weil das auch so ein Riesenfeld ist. Aber ich habe die schon mit eingebunden. Also ich war schon ein bisschen weiter draußen auch. Ja. Vielleicht können wir am Schluss auch sagen, Thema Grundeinkommen. Ich meine, was wir heute angeschaut haben, geht über das Thema Grundeinkommen, finde ich, hinaus. Mhm. Also das geht noch tiefer rein in die Grundlagen auch unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber das bedingungslose Grundeinkommen würde einen großen Schritt ermöglichen, dass eben wieder Menschen einen Boden haben, mit anderen Menschen auszuhandeln, was sie machen wollen. Ne? Und dass sie eben auch Dinge, die sie nicht machen wollen, eben dann auch nicht machen müssen, weil sie nicht mehr so erpressbar sind, weil für ihre Grundbedürfnisse genug Einkommen da ist. Ne? Und ich denke mir, das wäre schon eine Hilfe auf dem Weg. Und insgesamt entsteht daraus Wohl. Und ich finde, das würde auch nochmal ein Zitat von Berthold Vogel unterstützen. Und wenn man das dann in Bezug zum Grundeinkommen bringt, dann wird es interessant. Zur Vorstellung eines gemeinsamen Wohls gehört so etwas wie Solidaritätsbereitschaft, das Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit, das Wissen, Teil eines größeren Zusammenhangs zu sein. Es ist eine enorme kulturelle Leistung, die Idee zu entwickeln, dass es jenseits der Partikularinteressen ein gemeinsames Interesse gibt und dass Rücksicht auf das Gemeinwohl im Interesse jedes Einzelnen liegen kann, auch wenn es von ihm Opfer abverlangt. Der moderne Wohlfahrtsstaat ist sowohl Produkt als auch Motor dieser Entwicklung. Und wenn man das Grundeinkommen da hineinbringt, dann ist es etwas, was hier mitwirkt an dem ganzen Gefüge, was Berthold Vogel beschreibt. Es ist auch sowohl Produkt wie Motor der Entwicklung. Ja. Na, dann lassen Sie das doch mal alle ein bisschen auf sich wirken. Und nach der Musik kommen dann die Tipps und Termine von uns. Doreen Levy spielt Dreams. You. Oh. Ja, jetzt kommen unsere aktuellen Sachen und es ist ja immer ganz spannend, was man so ungefähr 3 Stunden vorher noch alles erfährt, was wir heute Abend noch ansagen könnten. Jetzt erstmal das Normale, das BGE Café, was wie immer stattfindet an einem ersten Samstag im Monat von 13 bis 15 Uhr. Das ist dieses Mal der 4. März bereits. Im Sip It Joe, Müllerstraße 48 in der Nähe vom Sendlinger Tor. Ja, und dann möchte ich gerne hinweisen auf eine Sendung im ARD. Und zwar am 19. März von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Und die Sendung heißt Gott und die Welt, Grundeinkommen gewonnen. Das ist eine Dokumentation über Gewinner von Grundeinkommen, von meingrundeinkommen.de. So, und dann haben wir etwas Neues, was wir dann doch etablieren werden dieses Jahr, und zwar im Theater Heppel und Ettlich. Das ist im ersten Stock vom Drugstore in der Feilitzstraße. Dort wird der nächste Termin am 18. März sein. Das ist ein Samstag und wir werden weiterhin samstags auch dort sein, von 12 bis ungefähr 14 Uhr. Das ist vielleicht eine tolle Einkaufszeit, man kann das mit einschieben, denn es gibt was zu essen und zu trinken. Das Thema dieses Mal wird sehr variabel sein, von Lesung über Film zur Diskussion. Das Ganze ist eintrittfrei, oder? Ja. So, die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, 16. März 2017, ab 19.30 Uhr bis etwa 22 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80, im zweiten Stock. Der Raum, das kann man dann unten im Eingangsbereich im Aushang sehen. So, jetzt habe ich noch was anzusagen. Es wird wahrscheinlich nach dem Café am 4. März eine Bodenzeitung stattfinden und wahrscheinlich auch wieder in der Neuhauser Straße in der Nähe der St. Michaelskirche. Kommen Sie vorbei, Sie werden viel Spaß haben. Ich finde das ja immer ein großartiges Spiel zum Grundeinkommen. Und ich habe noch was ganz anderes, was sehr aktuell ist, und zwar weltweit, wie wir schon heute gesprochen haben, aus den USA. Dort ist das Grundeinkommen gerade so langsam in Entstehen der Köpfe vieler Menschen. Und dort gibt es etwas, und zwar ist es ein Projekt, das nennt sich Economic Security Project. Und die haben mal eben 10 Millionen Dollar für Forschung und Dokumentationen, Kunst, Aktivisten, Kampagnen und politische Arbeit für das Grundeinkommen, man höre, zur Verfügung gestellt. Das finde ich ganz toll. Ja, genau. Informationen und Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage und das ist www.grundeinkommen-münchen.de, München mit UE. Und dort finden Sie auch die vergangenen Sendungen und diese Sendung, wenn Sie noch was mal genau nachhören wollen oder vielleicht nur Teile gehört haben, dann können Sie es dort sich anhören. Ja, dann haben wir Musik jetzt. Musik nicht genauer angucken. So, das war unsere Sendung und Sie hörten natürlich den Kulturimpuls Grundeinkommen am 4. Mittwoch im Monat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Felix Jakowitz in der Technik und natürlich und selbstverständlich bei Jochen Balzer. Und bei Sabine Heisner. Und beim Jürgen Greiner. Das hat auch gut funktioniert. Kommentare und Anregungen bitte an radio@bge-münchen.de. Wiederholung dieser Sendung am 1. März und zwar morgens von 9 bis 10 auf DAB+. Unser nächster Termin wird sein, der 22. März. Und wir hatten uns, ja doch, wir hatten uns schon was ausgesucht als Thema. Wir werden wahrscheinlich eine Gewinnerin des BGEs einladen. Und das ist doch wunderbar, das BGE kommt zu uns. Das ist doch ein guter Titel, oder? Ja. Können wir das stehen lassen. Genau. Und jetzt, also wir laden Sie herzlich ein. Genau, jetzt kommt der Jörg. Und jetzt hier auf Lora München um 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft, ISW. Und der Titel heißt Die Veränderung globaler Machtverhältnisse, wachsende Kriegsgefahr. Und ist ein Mitschnitt der Veranstaltung aus dem Eine-Welt-Haus. Viel Spaß, schönen Abend. Ciao.